Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Du, Isabel, weißt du schon, was du studieren möchtest? Eigentlich würde ich gern Lehrerin werden, aber mein Vater hat gesagt, dass man da nicht viel verdient. Deshalb möchte ich vielleicht Ärztin werden. Da verdient man sicher genug. Und kann auch Menschen helfen. Und du? Also, ich interessiere mich sehr für Computer. Deshalb würde ich gern Informatik studieren.